festgehalten in dieser weihevollen Stunde um uns sehen. Das ist ein kleiner Ausschnitt dieses Wiedererwachens der deutschen Nation. Mann und Frau und Arbeiter und Bürger und Soldat reichen sich die Hände. Ein einig Volk von Brüdern in keiner Not und in keiner Gefahr mehr zu trennen, mit dem festen Entschluss, das Regiment des Systems und der Parteien, koste es, was es wolle, so oder so zu beseitigen. Herr Severing erklärt, er wische nur der Gewalt. Und dann genügt er, ein Leutnant mit 10 Mann. Herr Severing wischt zwar nicht, er entwischt. Herr Braun erklärte im Jahre 1927, als wir in Berlin verboten wurden, er habe die Absicht, diese Radau-Sozialistische Partei in Preußen mit Stumpf und Stiel auszurotten. Der Einzige, der ausgerottet worden ist, heißt Braun. Herr Brzezinski fragte sich erstaunt, warum sich denn noch niemand gefunden habe, der diesen Ausländer Adolf Hitler mit der Hundepeitsche aus Deutschland jage. Nun hat ihn selbst die Schicksal getroffen. Zwar stimmt das nicht mit der Hundepeitsche, aber was nicht ist, das kann noch werden. Es ist eben etwas anderes an den Fleischtöpfen der Regierung zu sitzen oder das Hungerbrot der Opposition zu essen. Die Herren der Sozialdemokratie sind weich und dick und schwammig geworden. Sie haben die vergangenen 14 Jahre nicht mitgemacht.